Winter war lang, kalt war der Schnee. Wüsste ich doch nur, was ich einst sang und wohin ich geh. Doch ich weiß nur eines, ich bin allein, seit ich hier bin. Sind voller Leben und voller Leid. Wäre ich nicht hier, wüsste ich Trost zu geben, ich wäre bereit. Doch ich weiß nur eines, ich bin allein, seit ich hier bin. Einfach so sein als einen Sinn. Es war fast immer so, doch ich sag mir, Franz, du bist nicht irgendwo, du bist ein Teil dieses wunderschönen Landes. Jemand bald. Doch ich weiß nur,